haben ja einfach Material damals wiederverwendet, dass die Herstellung sehr teuer war. Und das können wir bis zu den Griechen und Römern so richtig schön nachvollziehen. Die Römer haben die griechischen Säulen dann ausgebaut und irgendwo wieder eingebaut. Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Fragt euch manchmal, wie wir die Bauindustrie nachhaltiger gestalten können? In dieser spannenden Folge tauchen Jan und Patrick in die Welt der Kreislaufwirtschaft im Bausektor ein. Sie diskutieren, warum dieses Thema so wichtig und gleichzeitig so herausfordernd ist. Patrick erklärt auch, wie die Wiederverwendung von Baumaterialien eigentlich ein uraltes Konzept ist und räumt mit gängigen Missverständnissen auf. Die beiden beleuchten die Schwierigkeiten, von denen innovative Startups in diesem Bereich stehen, und erörtern Lösungsansätze. Eine aufschlussreiche Folge für alle, die sich für Nachhaltigkeit und die Zukunft des Bauens interessieren. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencouch-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Bewertung und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden. Patrick, herzlich willkommen auf der Ideencouch. Danke, grüß Sie wohl aus der Schweiz. Ja, heute habe ich, glaube ich, dein Lieblingsthema mitgebracht. Ich möchte mit dir die Herausforderung des zirkulären Bauens, also Kreislaufwirtschaft in der Bauindustrie, diskutieren. Ich weiß, dass dir das ein Herzensanliegen ist. Man könnte ja meinen, es wäre brutal langweilig, aber du sprichst einen ganz wichtigen Punkt. Wir diskutieren in ganz vielen Ländern über Strohhalme, ob die aus Kunststoff noch hergestellt werden dürfen oder nicht. Und wir vergessen eben hochrelevante Bereiche. Deswegen freut mich das extrem, dass wir das Thema angehen dürfen. Ja, cool. Also ich würde mal sagen, es ist ein absoluter Zukunftsmarkt. Aber wie kann man da ein Geschäftsmodell entwickeln, was dann auch wirklich funktioniert? Das möchte ich am Beispiel von Concular, ein Startup, was ich ehrlich gesagt erst seit ein paar Monaten kenne und in meiner Lieblingszeitschrift Brand 1 einen spannenden Artikel dazu gefunden habe. Kennst du es schon länger? Hast du es auch in der Brand 1 gelesen? Ich habe es auch aus Brand 1 gelesen. Ich kenne das Thema schon ein bisschen länger. Bauteilbörse sind sehr alte Konzepte. Und jetzt ist die Frage, wie geht das in der Zukunft genau weiter? Aber das ist ja genau, was wir besprechen. Da gehen wir rein. Falls unsere Hörer Concular auch nicht richtig gut kennen oder noch gar nicht, habe ich jetzt einen kleinen Text vorbereitet, in dem ich das nochmal zusammenfasse. Das meiste ist tatsächlich Quelle Brand 1. Ja, Concular ist ein Unternehmen, das sich auf die Wiederverwertung und den Verkauf von gebrauchten Baumaterialien spezialisiert hat. Die Gründer, Dominik, Mark und Julius, haben bereits 2012 Restado gegründet und es zum größten Marktplatz für gebrauchte Baumaterialien in Europa entwickelt. Auf Restado handeln vor allem Privatpersonen und Kleinunternehmen. Jedoch fehlt dort der B2B-Bereich, also die Großabnehmer. So entstand die Idee für Concular. Gegründet im Jahr 2020, also 3-4 Jahre alt, bietet Concular eine digitale Plattform an, auf der wiederverwendbare Bauteile erfasst, dokumentiert und vermarktet werden können. Das Unternehmen erzielt inzwischen einen Umsatz von mehreren Millionen, mehr als 65 Mitarbeiter, schrieb die Brand 1 Anfang des Jahres, arbeiten in Berlin, Stuttgart und Düsseldorf. Und in diesem Jahr sollen weitere Büros in Frankfurt und München eröffnet werden. Also mehrere Millionen Euro Umsatz und über 65 Mitarbeiter. Patrick, ich würde mal sagen, profitabel sind die noch lange nicht. Ja, und das ist ja auch eine spannende Frage. Was ist Umsatz? Weil normalerweise sollte man den Handelsumsatz ja mal zeigen. Und ich hoffe, da sind sie deutlich mehr als ein paar Millionen. Genau. Das ist ja mal ganz wichtig. Handelsunternehmen haben ja extrem hohe Umsätze, aber eine sehr tiefe Marge. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, tiefe Marge zu haben. Man muss einfach nur hohe Umsätze haben. Das ist einfach noch wichtig für die Ökonomie solch eines Geschäftes zu verstehen. Also Börsen zum Beispiel, man sagt ja immer, die Banker sind ja extrem reich. Ja, sind sie geworden, weil sie sehr wenig von hohen Volumina nehmen. Und das sieht man eben an, was eine Börse ist. Ja, und ich glaube, das ist auch deswegen noch akzeptabel, dass die wahrscheinlich noch nicht profitabel sind, weil sie haben als Investoren den Baukonzern Strabag und den Abrissspezialisten Hagedorn gewinnen können. Für die müsste das natürlich super spannend sein, als strategische Allianz hier so ein Startup zu betreuen und zu hoffen, dass sie damit vielleicht irgendwann den Regulierungsdruck, selber nachhaltiger zu werden, abwickeln können im doppelten Sinne. Ja, es ist ja immer die Frage, wer zuständig ist. Ist es der Bauherr, der was Neues baut und dafür was abreißt? Ja, sorry, da gibt es keinen Gender-Term leider für. Das sind Bauherren. Ist der dafür zuständig? Weil er vernichtet ja graue Energie, wenn er ein Gebäude abreißt. Also wird er verpflichtet? Ist der, das ist, sprich der Neubauer, ist der Besitzer der Altimmobilie dafür zuständig, dass es eben wieder verwendbar wird? Und das macht es eben auch so schwierig, in solch einen Markt einzusteigen. Nämlich, wo setze ich an? Also generell, ich finde die Value Proposition für die Gesellschaft phänomenal, weil es ist die größte Abfallkategorie Deutschlands mit 222 Millionen Tonnen. Ja. Das ist 54% des kompletten Abfallaufkommens Deutschlands. Und die Siedlungsabfälle machen einfach nur 51 Milliarden Millionen Tonnen aus. Und da merkt man, wie unheimlich wichtig der Bau ist. Und eben, das war ja mein Joke ganz von Anfang, wir diskutieren unglaublich gerne über irrelevante Abfallteile, weil es so schwer zu verstehen ist, was ist Abfall? Ist er gefährlich? Ist er nicht gefährlich? Und das gilt genauso auch im Bau. Ich habe immer noch vor Augen, ich bin ja hier in Hamburg, in der Innenstadt und auf meinem Fahrradweg nach Hause abends, morgens fahre ich an der Elbe lang, abends fahre ich mitten durch die Stadt, da komme ich an so einem Gebäude vorbei, das hat KPMG vor 5 bis 10 Jahren gebaut, ist da eingezogen und irgendwann sind die ausgezogen. Und ich glaube, ein Jahr lang habe ich gesehen, wie jeden Tag Bauarbeiter Kram rausgetragen und in die Tonne geworfen. Da standen so 3, 4 riesen Container davor. Die wurden jeden zweiten Tag abgeholt. Also monatelang wurde das ganze Haus alles da rausgeholt, in den Müll geworfen. Und jetzt zieht wahrscheinlich demnächst wieder jemand Neues ein und baut im schlimmsten Fall dieselben Trennwände wieder ein. Also das war für mich so ein Symbol für Masse von Tonnen Müll und ich zu Hause irgendwie versuche, irgendwie den Strohhalm irgendwie zu retten. Also ja. Genau, jetzt weißt du auch, warum ich das Thema hochspannend finde. Du weißt, dass ich immer das sage, relevant sein, und das ist das Richtige. Und das ist ein hochrelevantes Thema. Jetzt muss man diese Zeit, die du da monatelang vorbeigefahren bist, relativieren, weil das ist ja eigentlich positiv, dass die monatelang das versucht haben, rückzubauen, wie das so schön heißt. Weil das bedeutet ja, die haben versucht, die Abfälle zu trennen. Oh, das hoffe ich sehr. Das sah aber überhaupt nicht so aus. Das ging alles in so die gleichen Container und die haben das da so reingeschubst. Man sieht das ja auch manchmal so Fenster, wenn die neue Fenstergeneration, dann schmeißen die auch alles rein, statt dass irgendwie die alten Fenster da benutzt werden, wo noch ältere drin sind. Also sah leider nicht nach Wiederverwerten aus, aber ich wünschte, es wäre so. Es sind ja verschiedene Sachen, die du wiederverwerten kannst. Vielleicht muss man eben diesen Abfallkreislauf etwas sagen. Wenn du Fenster zum Beispiel wiederverwerten möchtest, ist die Frage, wie gut sind die Fenster? Kann ich die noch woanders einbauen? Das ist natürlich die höchste Wiedernutzungsstufe. Und das möchte ja genau unser Unternehmen, was wir eigentlich gleich besprechen, noch, oder was wir jetzt auch besprechen, eigentlich machen, dass gleiche Bauteile in gleichen Funktionen wieder eingebaut werden. Und dann gibt es natürlich die stoffliche Wiederverwertung. Und das ist natürlich nur dann möglich, wenn die Stoffe sauber trennbar sind, also das Glas vom Metallrahmen. Und dass ich das Glas dann wieder einschmelze und eben neue Glassachen daraus mache und möglichst kein Downcycling, sondern für die gleiche Nutzungsstufe. Das ist wahrscheinlich das, was passiert ist bei dir von dem KPMG-Gebäude, weil man nimmt gewisse Sachen raus, aber andere Sachen werden, das ist auch so ein herrlicher Begriff oder eben nicht herrlich, thermisch verwertet. Also wenn man organische Materialien wie Holz rausnimmt aus dem Gebäude, dann werden die verbrannt. Der Vorteil, und das ist auch der Grund, warum diese Branche so extrem spannend, aber auch ein bisschen schizophren ist, wenn ich das verbrenne, das Holz, dann gilt die Fernwärme, die daraus entsteht, als CO2-frei. Ja, und das finden natürlich alle Städte geil, weil sie bauen natürlich alle ab, kehrig Verbrennungsanlagen, wie es auf Schweizerdeutsch heißt, Schweizer Hochdeutsch. Und das ist ja eigentlich idiotisch. Man müsste es ja im stofflichen Kreislauf eigentlich lassen. Aber da sind natürlich ganz viele Anreize, auch ökonomischer Natur drin, die jetzt vom Gesetzgeber so definiert sind, nämlich die es wird immer demjenigen das zugerechnet, der es eingebaut hat. Und in der Abfallverwertung ist es eben auch cool, teilweise Reifen zu verbrennen. Ja, in der Zementherstellung verwendest du Reifen. Und da ist der große Kampf gerade, darf man das als CO2-neutral bezeichnen, diesen Brennstoff, weil das ja dem Reifen, also sprich dem Auto, zugeordnet wird. Und da merkt ihr auch schon, das ist ein Minenfeld da draußen. Ja, das ist allein schon regulatorisch, weil Abfall, also bei uns gibt es die Schlacht gerade, wer darf... Bei euch ist das in der Schweiz, ne? Bei uns in der Schweiz wird in Europa genauso sein. Die Schlacht, wer darf Gummireifen verwerten? Ja, also Reifen, weil das ist ein hochenergetischer Brennstoff. Und das macht es natürlich hochinteressant für die Zementindustrie. Die muss ja sehr, sehr hohe Temperaturen erreichen. Gleichzeitig haben natürlich die Interesse, die CO2-freie Wärme produzieren wollen, dass sie ihnen oder dass sie Reifen denen zugewiesen wird. Also es gibt Kämpfe um gewisse Abfälle. Kommen wir doch mal zu Concula. Also wir sind uns beide einig, super Thema. Ich würde jetzt erstmal sagen, es ist doch super positioniert. Also die Story ist doch auch gut. Die haben vorher einen Marktplatz irgendwie eher B2C gemacht. Ja, Privatmenschen bauen ihren Kram aus dem Haus aus und andere Privatmenschen holen sich das. Wahrscheinlich dann ein bisschen spezialisierter als Kleinanzeigen und so. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, Restado, aber will ich mir nochmal. Und jetzt merken Sie, das ist so ein Zitat im Brand1-Artikel, uns fehlten die großen Firmen aus der Branche, die Projekte mit 300 Türen und 30.000 Ziegelsteinen verwirklichen, also die wirklichen Umsatz bringen, erläutert der Geschäftsführer. Ja, also das merken Sie dann dabei, dass das alles Kleinvieh ist. Jetzt wollen Sie auf das Großvieh. Und diese Betriebe brauchen das Baumaterial an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einer bestimmten Qualität mit Gewährleistungen. Das konnte die alte Plattform nicht leisten und so entstand die Idee zu Concula. So. Also erstmal super, jetzt gibt es diese Plattform. Da kannst du also, wenn du Neubau hast, du bist jetzt Bauunternehmer und du weißt jetzt im Juli irgendwie brauchst die Ziegelsteine, kannst du irgendwie sagen, ich brauche 30.000 Ziegelsteine. Und auf der Plattform findet sich dann jemand anders, der im Juli vielleicht 30.000 Ziegelsteine irgendwo abbrechen muss. Und der Letzte, der spart dann Müllgebühren dafür. Ne? Das ist ja beachtlich, was man da an Müllgebühren bezahlen muss. Abfallgebühren. Und der Erste spart dann vielleicht, die schreiben hier 20% günstiger sind die Ziegelsteine, kommt mir noch irgendwie hoch vor. Aber gut, wenn man dieselbe Qualität kriegt, ist 20% günstiger ja auch schon ein Wort. Also da ist ja eine Value Chain drin. Also das war erstmal super cool, wenn die es schaffen, mit ihrem Renommee von Restado jetzt in diesen neuen Markt reinzugehen. Die haben Investoren mit tiefen Taschen, glaube ich zumindest, Strabag und Abriss-Spezialist Hagedorn, die strategisch Interesse haben. Ist das schon mal alles richtig, alles gut, oder? Also die Idee ist ja fundamental brutal alt und ist eigentlich etwas, was wir einfach die letzten 50 oder 80 Jahre nicht mehr gemacht haben. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Wir haben ja einfach Material damals wiederverwendet, als die Herstellung sehr teuer war. Und das können wir bis zu den Griechen und Römern so richtig schön nachvollziehen. Die Römer haben die griechischen Säulen dann ausgebaut und irgendwo wieder eingebaut. Ja, einfach dran denken. Dann haben wir Kirchen. Ist das wirklich wahr? Ja, ist überall. Ich bin jetzt gerade in Payern gewesen, da ist ein Abi. Und Payern ist im französischsprachigen Teil der Schweiz, so am Motensee, in der Nähe vom Motensee. Und die Römer hatten dort zum Beispiel ein Amphitheater für 9000 Personen. Ja, das war eine Stadt mit, das kann man sich heute fast gar nicht vorstellen, 20.000 Einwohnern. Die hatten ein Amphitheater für 9000 gebaut und hatten für diese Stadt... Die gingen häufiger aus, ja. Okay. Ja, aber eben, wir müssen uns immer wieder überlegen, dass wir ja auch Zivilisationen hatten weit vor uns. Und die hatten auch Aquädukte damals. Und ich glaube, in der Nachbarstadt, die ähnlich groß war, Avanches, hatten sie so viele Aquädukte gebaut, dass pro Einwohner 200 Liter Frischwasser pro Tag geliefert wurde. Das heißt, das waren Infrastrukturen, da waren Säulen, da waren Steine behauen, die waren schon vor den Ort gebracht worden. Und heute sehen diese Amphitheater alle aus, als ob sie winzig wären. Ja, und der Grund liegt ja nicht darin, dass die Natur die zerstört hätte, sondern wahrscheinlich 80% der Häuser basieren auf diesen Steinen. Aber das ist der normale Kreislauf gewesen. Die Römer hatten die Fähigkeit, nicht nur große Steinbrüche zu betreiben, sondern auch diese Logistikkette um zu Ort zu bringen. Und das Erste, was man im Mittelalter machte, wo man keine Ahnung mehr hatte, wie man solche Civil Engineering auf Englisch genannt, also so eigentlich so Produktionsstrukturen aufbauen, ja, hat man es doch einfach von der Müllgrube nebenan genommen, nannte sich dann Amphitheater. Und das lässt sich eigentlich sehr lange fortführen, auch zu Bauteilbörsen, wie wir die in der Schweiz nennen, die sind eigentlich sehr viel älter. Und dann gab es eben genau diese Zeit, wo die Produktion so preiswert wurde und die Logistik so einfach wurde. Also sprich, wir Idioten, wir holen irgendwelche Granitsteine heute aus China oder Indien, bezeichnen die als Naturprodukte, auch wenn man ganze Berghänge wegsprengt, anstatt dann eben zu gucken, was haben wir eigentlich vor Ort liegen, weil es einfach alles so preiswert war. Und das ist genau die Herausforderung für das Unternehmen. Die Prozesse der heutigen Bauprozesse sind natürlich nicht auf Fremdgüter ausgerichtet. Der Architekt plant ohne jegliche Ahnung, was ja für Materialien von anderen vorliegen. Und das ist eben auch wichtig. Und der Planer hat ja eigentlich auch kein Interesse daran, sondern er plant einfach auf dem Brett. Und wenn du sagst, ja, ich brauche so viel Ziegelsteine, ja, entsprechen die dann den Normen? Passen die dann genau in das Gebäude hinein? Ja, es gibt eben keine Normtüre und auch kein Normfenster, sondern heute sind Fenster Individualfertigung, weil das ja alles so einfach war. Und das macht es natürlich so schwierig, weil ich müsste ja eigentlich mein ganzes Gebäude schon planen mit dem vollen Wissen, welche Fenster ich überhaupt bekomme. Mhm. Und das wären natürlich die Riesenherausforderungen. Was kann ich eigentlich überhaupt wiederverwerten? Und vielleicht sollte man auch manchmal gar nicht so die Teile erst rausreißen, sondern sich eben überlegen, ein bestehendes Gebäude gar nicht abzureißen, sondern gewisse Teile einfach wieder zu verwerten im Neubau oder im Umbau. Ja, und das waren ja auch Beispiele von der Firma, wo man einfach gesagt hat, ja, kann ich nicht die bestehenden Fensterrahmen zum Beispiel mit anderer Verglasung versehen, kann ich die Metallarbeiten oder Fassadenelemente wieder aufarbeiten. Aber das ist ein fundamentales Umdenken notwendig eben für die Branche. Ja, und da ist natürlich Restado der Vorläufer, oder die gibt es ja noch. Ich glaube, Privatpersonen sind natürlich da viel agiler, ne? Also wenn du selbst dein Haus baust und dann erstmal dir bei Restado anguckst, was es so für Fenster gebraucht günstig gibt und welche du hübsch findest, dann lässt du dir die liefern und baust dann dein Haus drumherum. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt. So haben wir natürlich nach dem Krieg gebaut. Ja, genau. Also wir hatten die Trümmer, da saßen die Trümmerfrauen, weil die Männer waren ja entweder gefallen oder in der Kriegsgefangenschaft. Also einfach müssen wir ja nochmal nachdenken, dass es die Trümmerfrauen gab. Die haben vom Ziegelstein den Mörtel abgeschlagen und dann in die Wiederverwertung gebracht. Also das System ist ja eigentlich das normalste System, diese Wiederverwertung, wenn es Mangel gibt. Wir haben nun mal keinen Mangel. Genau. Und das ist genau die Frage, wie kriegen wir eigentlich ein System, was auf Überschuss ausgerichtet ist. Alles ist da. Wie kriegen wir das in diesen Kreislaufgedanken rein? Und als Erstes ist natürlich die Frage, wer ist überhaupt Kunde davon? Wer hat die Verantwortung dafür? Ja, also hier, soweit ich dieses Geschäftsmodell, die Value Proposition verstehe, kommen die von zwei Ecken. Der eine Ecke ist das, was ich eben gesagt hatte, dass derjenige, der es abreißen muss, weiß ich auch nicht, ob das dann der neue Bauherr ist oder manchmal eben noch der alte, dass der Bauschutt Kosten spart und dass der, der was Neues aufbauen will, irgendwie Geld spart. Also quasi Geld sparen ist die eine Ecke, das geht ja immer. Und die andere Ecke ist eine regulatorische, dass nämlich im Zuge von CO2-Sparen da langsam was passiert. Also staatlich geförderte Bauten, da werden die CO2-Grenzwerte verschärft. Und ein Gebäuderessourcenpass soll Pflicht werden. Dieser Gebäuderessourcenpass, das ist, glaube ich, etwas, was die als Dienstleistung anbieten, das zu machen. Das machen sie auch, bevor was abgerissen ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sodass man dann quasi eine Inventur von dem, was in diesem Gebäude drin ist, hat. Und jetzt gibt es also immer mehr öffentliche, erstmal nur die öffentlichen Bauherren, die sagen, ja, wenn wir was abreißen, dann müssen wir das irgendwie auf eine bessere Art machen. Und wenn wir was bauen, vielleicht auch. Und die bringen jetzt vielleicht so langsam den Markt in Schwung. Ne? Hier wird irgendwie gesagt in dem Artikel, dass in Berlin sei die Norm bei öffentlichen Abrissarbeiten bereits Pflicht. Also es gibt eine neue DIN-Norm. Und in Hamburg und Baden-Württemberg ist die Einführung geplant. Also da geht ja so ein bisschen was. Ne? Ich bin ja voll bei der, wir haben ja EU-Richtlinien. Der Architekt reißt nun mal gerne ab, weil das Beste wäre eigentlich, das Gebäude komplett bis auf den Strukturbau zu erhalten. Mhm. Und eigentlich schon in der Architektur eine ganz andere Architektur planen. Deswegen ist ein KPMG-Gebäude vielleicht gar kein so schlechtes Beispiel, dass man eben Teile hat, die bestehen bleiben und eine viel höhere Lebenszeit haben und andere Teile der Umnutzung, dass man die ändert. Weil ich fand es jetzt interessant, dass du sagst, es waren diese Glastrennwände. Für solche Elemente gab es eigentlich schon seit Jahrzehnten mehr Marktplätze. Ja, weil das ist ein ganz logisches Teil. Man hat, auch die kann man relativ gut an die Deckenhöhe anpassen, weil Glas hat so Durchschnittsbreiten, dann hat man immer einen Teil, der so auf die Höhe ist und oben kann man dann noch eine Blendleiste machen, die man eben entsprechend anpasst. Das heißt, diese Märkte gibt es interessanterweise ja vorher schon. Und die Kunst wird natürlich sein, wirklich die Materialien zu finden, die dann eben auch eine sehr hohe graue Energie, also bei der Erstellung sehr viel Energie verwendet haben. Und es ist eben, Kostensparen ist, finde ich immer, hört sich so einfach an. Einer der Hauptkostentreiber im Bau ist die Zeit zwischen Ausmietung, also Kündigung der Vormieter und dem Einzug der Neuen. Ja, weil jeden Monat, wo ich keine Mieter drin habe, fallen Kosten an. Und jetzt natürlich noch höhere, da die Refinanzierungsquote endlich mal wieder von null weg ist, auf ein normales Maß. Das heißt, Geschwindigkeit ist ein ganz fundamentaler Teil einer Investitionsrechnung eines Gebäudes. Und das andere, was wir einfach immer unterschätzen, ist die Platzfläche und die individuelle Arbeit. Wenn ich einen Ziegelstein neu produziere, dann ist der ein industrieller Produktionsprozess. Wenn ich einen Ziegelstein wiederverwerten möchte, muss der händisch aufgearbeitet werden. Und das ist natürlich von der Ökonomie der Produktion her zurzeit wenig erquicklich. Ja, wenn dann wirklich, ich meine, die Trümmerfrauen, das ist wirklich, ja, so ging das früher. Man nahm einen Spitz oder einen gewissen Hammer und schlug damit die Mörtelreste ab. Für einen Backstein, der wahrscheinlich im Einkauf heute 1 Euro kostet. Ja, wie häufig darf ich den Stein anfassen? Ganz wichtig, ich bin ein Riesenfan von Kreislaufwirtschaft. Es ist aber ein ganz, ganz dickes Brett. Weil die Gebäude, die wir heute gebaut haben, sind eben teilweise gar nicht dafür vorgesehen. Ja, das heißt, wir haben ganz, ganz viele Verbundmaterialien, die verklebt sind. Ich kann das gar nicht lösen. Ja, Deutschlands liebster oder Bauarbeiter liebstes Mittel, wenn der Architekt nicht genau genug gearbeitet hat, Bauschaum. Ja, wir kleben das alles so miteinander zusammen und trennen mal Bauschaum von einem Bauteil. Und das heißt, die Grundidee ist phänomenal und die muss kommen. Die Frage ist, wo sind wirklich die Ansatzpunkte, wenn man so 80-20-Regel nimmt? Zum Beispiel der Aushub. Heute wird ausgehoben, wird irgendwohin verfrachtet. Und die Frage ist, könnte man zum Beispiel den Aushub nicht im Gebäude zum Beispiel für Masse verwenden, damit das Gebäude etwas stärker in der Masse ist, was wiederum dazu führt, dass es robuster ist gegenüber Temperaturschwankungen. Ja, in der Masse kann ich ja Energie speichern, ja, also Kälte oder Wärme. Und das sind natürlich Punkte, wo plötzlich Lehm wieder in das Gebäude reinkommt. Ja, also der Aushub wird gleich vor Ort verwendet. Da hat man eben nicht die Logistikprobleme. Ja, da muss ich nur das so zur Seite legen. Das ist zum Beispiel natürlich ein klasse Teil. Aber andere Dinge. Und dann gibt es natürlich den Markt, den ich finde schön, dass du als Hamburger Ziegelsteiner erwähnst. Ein guter Ziegelstein, so, der eben noch nicht so industriell aussieht, das ist ja auch fast ein Bijou. Das ist ein Kunstwerk, ja. Das ist ein Kunstwerk. Genau. Und die werden ja in Villen heute extra gekauft, weil sie diese Patina haben. Genau. Ja, das heißt, spannenderweise, wir müssen auch diesen Bauteilen dann einen Wert zuweisen, der eben nicht im Sinne von billig ist, sondern der hat einen gewissen Stil, der hat eine gewisse Patina. Und also du hörst bei mir so eine Skepsis heraus, weil eben im heutigen Bau kannst du wahrscheinlich nur 1-3% verwenden. Eben die Fensterfrage. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn ein schlechter isoliertes Fenster durch ein neues ersetzt wird, kann man auch die graue Energie rechnen. Ist nicht immer heute noch notwendig. Die entscheidende Frage ist, ist das Gebäude klimaneutral geheizt? Ja, also wenn wir genug Strom haben, was wir hoffentlich dann irgendwann mal haben werden, dann kann ich auch schlechter isolierte Fenster in andere Häuser einbauen. Mhm. Aber vorher, ich habe ja immer das Thema auch der Betriebsenergie. Also sprich nicht nur die Erstellungsenergie, sondern auch die Betriebsenergie in dem Ganzen. Und die Frage ist eher, wie baue ich, wie muss, deswegen ist die Frage, wer ist der Kunde von denen? Der Abbruchunternehmen, ja, das ist ein Preis, der eingepreist ist. Alles andere ist ein Goodie, ob sie noch ein bisschen Geld dafür bekommen. Ja, so sind die Prozesse heute. Also ja, ich verstehe das. Das ist deswegen so ein riesen dickes Ding. Und die Frage ist für mich eher, und du hast eine wunderbare Sache gesagt, wie schreibe ich in der Zukunft aus? Weniger abreißen, gerade die Strukturen müssen stehen bleiben. Und wir haben, es gibt so wunderbare Vorzeigeprojekte, aber die sind nicht skalierbar. Also wir haben in der Stadt Zürich ein Areal gehabt, das wurde abgerissen. Und die Bedingung für den Wettbewerb war, dass die Teile wiederverwertet wurden. Ja, da war aber schon in der Ausschreibung des Gebäudes drin, dass sie vor Ort wiederverwendet werden mussten. Das kann ich machen. Die Kunst des Unternehmens, was wir besprechen, muss sein, wie schaffe ich Liquidität? Und das ist nicht nur das Teil, sondern Sie müssen von jedem Teil eigentlich auch noch so eine Art digitalen Zwilling haben, den dann der Planer in sein BIM-Modell, ja, das Building Information Management, die digitale Form, dass er eigentlich dann gleich die Material, wenn er plant, auch sagt, ach, guck mal, da liegt es schon. Und dann ist es möglich, aber es ist ein fundamentales Neudenken der Baubranche. Und die Baubranche, einfach dran denken, ist die unproduktivste Branche aller Branchen gemäß McKinsey seit den 60er Jahren. Weil sie eben das Gefühl hat, durch die Optimierung eines einzelnen Arbeitsschrittes etwas preiswerter hinzubekommen. Und das ist, was den kompletten Fortschritt im Bau zurzeit behindert. Ja, der Weil Planer die Gewerke plant, quasi gegeneinander optimieren. Sie reden über einen Plan miteinander, aber es wird nie eine Gesamtlösung gemacht. Genau, du hast es eigentlich. Ja, nicht nebeneinander, aber der Architekt entwirft, dann gibt es einen Planer, der macht noch die Planung, dann gibt es den Ausführungsplanung, dann gibt es den. Und jeder wird eigentlich nicht auf das Gesamte gemessen, sondern teilweise immer noch auf Stundenbasis, sodass Produktivitätsfortschritte gar nicht kommen. Und das Thema Kreislaufwirtschaft muss eben schon wirklich auch in den Planungsprozess hineingehen, wie das eben die Länder, die du erwähnt hast. Aber jetzt ist Berlin ja so ein erschreckendes Beispiel, die schaffen ja überhaupt keine Wohnung zu bauen. Ja, es widerstrebt ja, Deutschland soll 400.000 Wohnungen bauen, gleichzeitig Kreislaufwirtschaft und sie schaffen ja nicht mal das Normale hinzubekommen. Genau, also du sagst quasi, es ist ja schön, dass die Öffentlichen jetzt zusätzliche Regulierungen fürs Abreißen und fürs Bauen auflegen und damit vielleicht die Kreislaufwirtschaft im Bauen vorankommt. Aber wenn das dann dazu führt, dass es alles noch teurer und noch schwieriger wird und gar nichts mehr gebaut wird, dann haben wir auch keinen Fortschritt. Das ist genau der Punkt. Und die Frage ist eben, wie muss ich eigentlich das Gebäude komplett ändern? Also ein nicht kreislauffähiges Gebäude wiederzuverwerten, ist ein nicht kreislauffähiges Gebäude wiederverwertet zu haben. Und die Frage ist, kann ich eben schon gleich von der Planungsseite her Umnutzbarkeit haben und so weiter. Und das ist ja eigentlich das Erschreckende. Ich finde es jetzt interessant, dass du KPMG erwähnt hast. Bei uns sind es Bürogebäude aus den 90ern, die abgerissen werden, weil die haben einen fundamentalen Planungsfehler begangen. Die haben nämlich die Arbeitswelten von damals betoniert. Das Gebäude ist nicht umnutzbar. Und ihr, wo sitzt ihr in Hamburg? Wie alt ist euer Gebäude? Ja, 1890, also 130 Jahre, ne? Genau, und da hat immer eine neue Nutzung gefolgt. Ein paar Brandbomben Nutzung, ja. Sind da durchgeflogen. Ja. Die Raumhöhe ist sehr schön groß. Genau, das Stahlträgergebäude, ne? Also quasi alle Wände sind versetzbar. Genau, also das heißt also große Spannweiten habt ihr, dass ihr eben wenig tragende Wände im Gebäude habt und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, warum wir heute auch immer noch Lofts so schön finden. Lofts sind ja nichts anderes als alte Fabrikhallen mit einer hohen, mit großen Tragweiten, wo ich eben individuell umbauen kann. Ja. Und die graue Energie ist eben leider nicht in der Türe, sondern die ist in der Struktur des Gebäudes drin. Und der Weg, natürlich ist es schön, die Türe zu verwenden und das muss auch kommen, aber wie plane ich Gebäude, die eben umnutzbar sind oder eben aus Materialien, die generell nicht so viel graue Energie brauchen? Ja, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen die Diskussion, ne? Wenn ich also einer meiner besten Freunde ist Architekt und wenn ich mit dem so Ökosachen diskutiere, dann sagt er immer zu Recht, pass mal auf, ich plane das Haus für 100 Jahre und verwende vielleicht ein paar Materialien, die weniger ökologisch sind, aber das Haus wird 100 Jahre stehen, weil ich so plane, weil es so schön ist, weil es so zeitlos ist. Und wenn andere Gebäude, heute ist der durchschnittliche Gebäude, zumindest im Wohnbereich, glaube ich, 40 Jahre, wenn man da jetzt sehr ökomäßig baut und alle 40 Jahre das abreißt, dann ist die energetische Analyse immer noch schlechter. So, das ist so eine Position. Also es gibt da in dieser Baubranche sehr unterschiedliche Positionen und insgesamt bewegt sich ja recht wenig. Vielleicht können wir da gleich nochmal hinkommen. Wie kann sich jetzt was bewegen? Also ich sehe das genauso wie dein Kollege Architekt. Habe ich ihn interviewt mal in Berlin? Genau, wir haben drei Sessions gemacht in Berlin. Georg, ja. Genau. Eigentlich dürfen wir gar nicht mehr abreißen. Wenn wir das ernst nehmen mit unserem CO2-Budget, 1,5 Grad Ziel, was wir ja schon längst überschossen haben im letzten Jahr, dürfen wir nicht mehr abreißen. Weil jedes neue Gebäude hat einen fundamental großen Nachteil, wenn es eben in Betrieb genommen wird. Das ist die graue Energie. Und das liegt einfach daran, dass wir den Strukturbau oder die Struktur aus Beton bauen. Und Beton ist nun mal durch den Zementanteil extrem mit hoher grauer Energie belegt. Das heißt, bevor die das eingeholt haben, gegenüber einem etablierten oder einem Altbau mit über die Betriebsenergieeinsparung, sind wir schon längst über das 1,5-Grad-Ziel hinaus. Das darf man nicht erzählen, aber das ist leider so. Und Holz ist eben auch keine Lösung, weil wir haben gar nicht genug Holz, um den Beton zu ersetzen. Ja, das heißt, es sind intelligentere Lösungen notwendig. Und ein Weg ist eben, sehr viel genauer zu sagen, was sind Strukturteile, die ich eben aus Beton mache, was kann ich wiederverwerten, also vom Gebäude. Und jetzt nicht die Türe, sondern ich frage mich mal von der, also ich bin ja kein Architekt, ich muss immer aufpassen, wie die Struktur, dass man die wieder behalten kann. Und eigentlich die Umnutzung im Gebäude. Und da wird es natürlich Teile geben, eben die Glaswände. In der Schweiz haben wir einen Riesenmarkt für Secondhand-Schreibtische. Ich weiß nicht, ob es den in Deutschland auch gibt. Wir haben ja alle diese absurd teuren USM-Haller-Schreibtische. Ja, ja, ja. Aber meine Frau meinte heute Morgen, ich meine, sie ist wirklich die Expertin für das Thema. Sie sagt, das ist faszinierend. Die Preise würden zurzeit nachlassen von USM-Haller. Ganz einfach, weil Stehschreibtische in sind. Und natürlich Homeoffice-Problematik. Mm. Aber ein USM-Haller-Schreibtisch verliert eigentlich fast keinen Wert. Faszinierend, naja. Ja, weil er eben so, der ist auseinandernehmbar, er ist gut lagerbar. Und wir haben ganze Abteilungen, die nicht nur die Schreibtische machen, sondern eben natürlich auch diese Strukturbauteile. Und wenn das irgendwann mal zerkratzt ist, das Metall, kann man es neu lackieren. Und wenn es dann immer noch nicht gebraucht, kann man das hinten verwerten, indem man es einfach in die Schrottpresse und nachher in die Schmelze gibt. Also das ist für solche Einzelteile ja fürs Gebäude unglaublich schwer, gleichzeitig mit den Anforderungen, 400.000 neue Gebäude zu bauen. Man müsste verdichten, müsste aufstocken. Und ihr merkt, wir sind jetzt eigentlich von dem Kernthema der Firma etwas weg. Genau, da wollte ich jetzt nochmal zurückkommen, Patrick. Also ich lese jetzt nochmal aus der Canvas von Concula, die haben wir erstellt, ein paar Punkte vor. Und dann frage ich dich gleich nochmal, gibt es dem eine Chance oder ist das Brett zu dick, was die bohren wollen? Also Nutzenversprechen, Kunden, Bauunternehmen, Architekten, Projektentwickler, Großkunden aus der Baubranche, Nutzen, Kosten einsparen bei Abriss und Neubau, schnellere Verfügbarkeit von Baumaterialien, Umwelt- und Ressourcenschonung. Ertragsmodell, Kosten, wofür musst du Geld ausgeben? Lass uns mal bei der Value Proposition bleiben. Also okay. Kosteneinsparung. Jetzt haben wir keine Leute auf dem Bau, wir haben keine Planer. Das heißt, der Bottleneck, für das brauche ich ja sehr viel mehr Planer. Ja. Die habe ich nicht. Ja. Und wir brauchen das, verzweifelt brauchen wir dieses Geschäftsmodell der Wiedernutzung. Aber ich weiß nicht, in dieser vollkommen Überlast, also in Deutschland ist es ja nicht überlastet, weil wir jetzt natürlich wieder durch den Zinseneinbruch haben. Aber wir brauchen ja auch die Menschen, die das nachher alles zusammenbringen. Das ist natürlich durch Software, ne? Ich bin ein anderer Freund von mir, eine Firma, die Planungssoftware erstellt, der sagt immer irgendwie, die Planungsbüros könnten so viel mehr effizienter sein, wenn sie irgendwie besser mit Software umgehen. Also ne, man kann da, glaube ich, schon die Effizienz auch viel besser machen. BIM versucht das ja, BIM kommt ja immerhin. Ne? Da ist ja vielleicht schon mal ein bisschen was drin, oder? Absolut. Aber wenn der Planer eben heute nach Stunden bezahlt wird, die er verwendet und auf dem Satz runtergehandelt wird, hat er ja gar kein Interesse daran, produktiver zu werden. Das ist ja diese Schizophrenie, der Ertrag. Deswegen, ich liebe ja Geschäftsmodelldenken, weil man dann sagt, ja, wenn es weniger gibt, dann müssten sie produktiver werden. Aber dann verdienen ja weniger Geld. Das Nächste ja, im Ganzen, der Bau durch diese hohe Arbeitsteilung der Gewerke. Mir haben mehrere Unternehmer gesagt, das ist so der schweizerdeutsche Begriff für Elektriker, Baumeister und so weiter. Sie nutzen eigentlich BIM, um die Planungsfehler zu finden. Und wenn sie die Planungsfehler gefunden haben, dann offerieren sie sehr tief das, was ausgeschrieben ist und wissen, dass sie über Nachträge ihr Geld verdienen werden. Wie schizophren ist denn das? Ja, weil wir überhaupt keine Kultur der Zusammenarbeit haben. Und was wir brauchen, ist eben genau, um dieses zirkuläre Denken zu haben, dass wir das Gebäude über den Lebenszyklus schon planen. Aber jetzt siehst du am Elbtower, der steht ja bei euch da noch ein paar Jahre rum, also leer, nicht hoch zugebaut. Die Schizophrenie des heutigen Gebäudes ist, du hast einen Immobilienentwickler, dann hast du einen Investor, dann hast du Mieter und meistens ist der Investor verkauft es dann noch an weitere. Das heißt, du hast in dem Lebenszyklus hast du ganz viele verschiedene Player drin, die ganz unterschiedliche Anreizstrukturen haben. Und ich würde also dem Unternehmen wahrscheinlich, oder was wir besprechen, Concola, empfehlen, sucht euch Kundinnen und Kunden, die eben auch viel, viel mehr diesen Kreislaufcharakter haben. Ein allgemeiner Marktplatz hilft da nicht, sondern ich brauche ja Liquidität. Ein Markt hat ja immer zwei Seiten. Ich muss Angebot und Nachfrage parallel haben. Und da reden wir nicht über 1000 Aktien, die existieren, sondern ich rede über zehntausende Varianten allein eines Fensters. Das heißt, ich muss eine brutale paralleles Angebot und Nachfrage haben, damit die sich auch wirklich trifft. Und die Frage ist eben, wer wären Kundinnen und Kunden? Und die Value Proposition ist ja immer ein Nutzen für ein gewisses Kundensegment. Und wie du es jetzt vorgelesen hast, ist es mir etwas zu allgemein. Ja. Also was würdest du denn raten? Extrem genau gucken, welche Gebäude interessant sind. Also wer zum Beispiel Aluminiumfassaden, Aluminium kann man wunderbar kleiner schneiden, sich wirklich auch auf Abbruchprojekte, und das haben sie ja gemacht, die sind ja hochintelligent, die das machen, weil die Vorzeigebeispiele waren ja genau so ganz individuell. Aber die Liquidität zu bekommen, da habe ich einen riesen Respekt. Wenn sie das schaffen, haben sie wirklich... Also Liquidität im Sinne von, dass quasi sie nicht zu lange warten müssen, bis sie Profit machen? Nein, Liquidität ist das, was du beschrieben hast, die Liquidität eines Unternehmens. Das heißt, immer jederzeit die Rechnung zahlen zu können. Was ich mit Liquidität meine, ist die eines Marktes. Ja. Ein Markt ist dann liquide, wenn ich ein Angebot reinstelle, dass es auch Nachfrage gibt. Der Preis kann was anderes sein, aber du kennst diese berühmten Ricardo-Angebote, wo nie eine Nachfrage kommt. Ja, oder nur von Idioten, die das umsonst haben wollen und dann bitte noch durch die halbe Republik geschickt bekommen. Das ist keine Liquidität. Liquidität bedeutet, ich habe 10.000 Backsteine, die stelle ich rein und ich bekomme irgendeinen Preis für die es sich lohnt, die überhaupt einzeln rauszunehmen. Ja. Verstehe. Ja, und Liquidität, das ist Marktliquidität, nennt sich das. Ein typisches Marktplatzproblem, ne? Two-Headed Market. Du brauchst irgendwie auf der einen Seite genügend Angebote, damit du Nachfrage hast. Und du brauchst genügend Nachfrage, damit du Angebot hast. Genau. Und wenn du mit einem anfängst, bist du kaputt, bevor das andere sich entwickelt hat. So. Genau. Und das Thema hier ist ja, also eine Aktienbörse, die muss natürlich Liquidität fast auf die Minute, Sekunde haben. Deswegen gibt es Market Makers. Ist vielleicht auch interessant, dass sie wahrscheinlich sowas haben werden. Das sind Market Maker, machen Preise, weil sie wissen, vielleicht eine halbe Stunde später kauft das dann irgendeiner. Hm. Und bei so einem Marktplatz ist natürlich immer die Ökonomie der Lagerfläche und der Transport und der Aufarbeitung drin. Also man muss sich sehr, sehr, sehr genau wissen, wie lange kann eigentlich einer lagern, ein Produkt. Hm. Also ich hatte jetzt, bin auf den so Bauteilbörsen gewesen, zum Beispiel ein wunderschönes Geländer, so typisch 30er Jahre, eben nicht verschnörkelt, sondern wirklich so, wie ich es liebe, das Material spricht. Ja, das ist so ein typisch schweizes Geländer. Da steht dann wirklich unten drunter, holen Sie es um 14 Uhr bitte am 3. Juni ab. Weil die Logistik auf der Baustelle ist eben nicht so, dass ich da Lagerfläche ja. hätte. Und jetzt stell dir mal vor, du baust in der Innenstadt von München, überleg mal, wie teuer Lagerfläche ist. Mhm. Und das sind natürlich total dicke Bretter. Und ich gehe mal von aus, dass sie die angehen, aber von außen sieht man das natürlich nicht. Und da ist natürlich wieder ein struktureller Unterschied vielleicht zu dem Privatkundenmodell Ristado. Privatkunden haben häufig ja nicht solche starken Restriktionen. Ne? Also zumindest Familienhäuser mit Garten haben quasi ja Zwischenlagerfläche, um mal ein paar Fenster unterzustellen oder Ziegelsteine oder so. Okay, wir in unseren Mietswohnungen bauen ja, genau. Ein bisschen knapp. Aber du siehst schon, dass... Aber 60% wohnen ja nicht in Mietswohnungen. Ja. Ja. Und dann natürlich nicht nur Lagerfläche, sondern auch Transport. Also ich finde es immer wieder sehr... Ich habe mir die Marktplätze angeschaut, dann zum Beispiel, was war das? 50 Zement-Bodenplatten. Viel Spaß, eine Tonne Gewicht. Nicht verpackt. Ja, also die Logistik muss dann auch noch stimmen. Mhm. Dann gibt es sowas, was wir Transportation Economics nennen, nämlich wie weit kannst du es über welche Distanz, dass es sich noch rechnet, transportieren. Aber jetzt haben Sie ja zwei Investoren. Der eine baut Strabag, der andere reist ab, Hagedorn. Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal Liquidität im Markt. Wenn der eine, bevor er abreist, sein Startup anruft und sagt, er macht eine Inventur und setzt auf den Markt. Und der andere sagt, okay, immer wenn bei euch was auf dem Markt ist, dann hole ich das und baue das in die neuen Gebäude ein. Das ist doch schon mal ein Anfang, oder? Klingt doch gut. Absolut. Also ich bin mehr von Hagedorn begeistert, dass Sie die dabei haben. Als Abbruchunternehmen. Die Strabag ist kein Bauunternehmen in dem Sinne, dass sie ja entscheiden dürfen, was sie bauen. Sondern das sind GUs, TUs oder sie werden den Auftrag kriegen, einen Plan hingehalten, bau den. Mhm. Also eine Strabag ist, es sei denn, die haben wahrscheinlich auch einen eigenen Immobilienentwicklungsabteilung, dann sind sie eben auch Auftraggeber von sich selber. Aber das Problem, das Bauunternehmen baut, was der Architekt geplant und der Planer geplant hat. Ja, die sind also end of pipe. Die können jetzt nicht sagen, ah, da sind, kommen demnächst ganz tolle Ziegelsteine. genau. Lassen mal irgendwie die Fassade anders machen. Ne? Genau, also das kannst du noch sagen. Eben, ich würde es jetzt nicht end of pipe nennen, sondern einfach einer dieser vielen Player, die einfach klar eine Rolle zugewiesen wird. Und ihr habt vielleicht gerade gemerkt, die zuhören, ich habe plötzlich gesagt, ja, wenn er GUTU ist, also die Rolle er sich ändert, dann kann das natürlich spannend sein. Also wenn ich jetzt übergreifender gehe und die öffentliche Hand kann eben sehr, sehr viel verändern, weil sie eben Auftraggeber, Bauherr und später auch Nutzer von einem Gebäude ist. Ja, das heißt, Wohnbaugenossenschaften, zumindest in der Schweiz, sind ja auch einige wenigen Immobilienentwickler, die eben auch ihre Immobilien behalten. Mhm. Und das ist vielleicht das Wichtigste, welche Kundinnen und Kunden haben Interesse an sowas. Und jetzt denkt man, die öffentliche Hand, das könnte sie ja machen, aber möchte sie echt eine Kaserne, die mit Asbest verseucht ist, irgendwelche PCB-Rückstände in den Kittfugen hat von Fenstern aus den 70er Jahren, möchte sie wirklich im nächsten Gebäude drin haben. Okay, aber da kommt jetzt nochmal, ich gehe nochmal zurück, du hast quasi konkular gesagt, ein Marktplatz hilft hier nicht, du hast große Sorgen, dass die Liquidität des Marktes nicht da ist, teure Lagerflächen, teure Logistik. und sucht euch Akteure, die einen längeren Hebel haben beim zirkulären Bauen. Und da wäre jetzt eine Idee, zum Beispiel Genossenschaften, die wissen, dass sie stetig bauen und wissen, dass sie für 100 Jahre bauen oder auch mal 200 und damit ein ganz anderes Interesse haben. Ist das dann auch, weil ich wollte dich noch fragen, also Concola spricht viel darüber, schreibt viel darüber, Erfassung und Inventarisierung von Bauteilen in Neubauten und Abrisshäusern, Betrieb, dass das Teil des Produktionsprozesses ist. Also wenn ich jetzt einen Neubau inventarisiere, was soll das denn bringen? Das soll erst in 40 Jahren, dass ich das dann brauche, oder? Also deine Skepsis, die man dir gerade nur im Gesicht ansah, aber nicht in deiner Stimme. Es ist aber so ein Hype-Thema. Da gibt es Niederländer, glaube ich, die Stadt als Materiallager. Und das ist auch die richtige Idee, aber wie? Material Matters, ich habe das Buch sogar gelesen, okay. Ja, oder geschenkt bekommen und das Vorwort gelesen, ja. Und das ist natürlich ein schöner Hype, dann kann man sagen, hey, ich habe ein Gebäude, das ist nicht nur nach Minergie ECO oder LEED oder was auch immer zertifiziert, sondern ich habe das alles erfasst. Viel Spaß, dass in 50 Jahren noch irgendeiner dein Dateienformat lesen kann mit 5-mal gewechselten Eigentümern. Es ist ein riesen Brett und ich finde es einfach super, dass sie es angehen, aber das ist genau über nischige Bereiche reinkommen. Hagdorn wird, wir reden ja immer über gesamte Bauteile. Und ich wäre ja schon froh, wenn im Bau zum Beispiel der Kiesanteil im Beton recycelt wird. Ja, weil Beton kann man leider nicht als Gesamtkonstrukt wiederverwenden. Vielleicht kann man sogar Teile, könnte man wiederverwenden. Das bringt zwar energetisch nichts, wenn man aus dem Beton nur den Kies verwendet, also der CO2-Abdruck von Recycling-Beton ist nicht sehr viel tiefer, weil der Zement ist eben das Thema und nicht der Kies. Aber das ist einfach allein schon ressourcenschonend. Also Kies und Sand sind ja kritische Faktoren heute. Und dann kann man das machen. Das ist zum Beispiel, was Hagdorn wahrscheinlich schon machen wird. Solche Bereiche, weil das bleibt dann lokal, das Material. Denn ich habe keine Ahnung, wo in Deutschland Kies liegt. Das ist ja alles so in den Urstromtälern, wo die Gletscher sich zurückgezogen haben. Das sind Themen, die natürlich nach Hagdorn angehen wird. Ja, verstehe. Also quasi das wäre dein Vorschlag jetzt in der Analyse. Vielleicht machen die das ja längst. Das machen, ne? Die bestimmt. Wir wissen es nicht, aber dass sie vielleicht in der Außenfassade zirkuläres Bauen in der Gesamtheit darstellen und aber tief drinnen in der Produktion sich erstmal auf ganz nischige Sachen machen, wie zum Beispiel Kies ersetzen durch Abbruchkram. Ja, oder, Kram. Genau, oder im Holzmodularbau, dass du Hybrid benutzt, das heißt den Lehm, der vor Ort ist, in den Holzbau als Masse einbringst. Das sind also Themen, die immer wieder kommen. Das andere aber nicht vergessen, und du hast es richtig gesagt, Nischen. Wir sind ja am Ende mehr oder weniger. Was wir hier gerade so sehen, ist eigentlich, was wir sehr häufig erleben. Die Gesellschaft braucht das, Kreislaufwirtschaft. Wir müssen auch ganz anders über CO2 nachdenken. Und jetzt kommen neue Unternehmen, die verschiedene Sachen ausprobieren. Aber viele machen erstmal Dienstleistungen, weil vieles, was ich so im Brand 1 gelesen habe, war eigentlich so individuelle Dienstleistungen. Ja, da habe ich ein Gebäude gefunden und da mache ich das. Das ist nicht skalierbar und so weiter. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht das Gefühl haben, nur weil wir vielleicht mal 5 Transaktionen gemacht haben, dass es schon ein Geschäftsmodell ist, was als Marktplatz gilt. Oder ist es eine Dienstleistung? Und das habe ich jetzt bei ganz vielen heißen Themen. Das sind dann diese Unternehmen, werden nach außen zum Beispiel, ja, sie produzieren Elektro-LKWs. Ja, das hört sich ja super an. Also die Müllabfuhr in Zürich ist jetzt CO2-frei, weil die Müllwagen sind elektrisch geworden. Noch nicht alle, aber ich habe letztens mit Müllleuten gesprochen, die sind total begeistert. Ja, also das wäre, also ich habe richtig 3 strahlende Männer in dem neuen Auto. Also sie sagten Elektromobilität, also auch die Pressen, das funktioniert. Das Unternehmen, was das herstellt, das heißt Designwerk, keine Ahnung, wie sie auf den Namen gekommen sind. Und man denkt, super, die sind jetzt in der Produktion von Müllwagen. Das ist Einzelteilfertigung. Ja. Ja, und das ist genau diese Problematik. Wir müssen ja nicht Einzelteile im Bauen oder wieder benutzen. Das wird immer gehen. Also wir haben in situ in der Schweiz eine Architektin, die nur mit bestehenden Materialien baut. Ja, sie hat Kultstatus. Aber es ist dann ein Gebäude pro Jahr. Und sie ist Dienstleisterin und weil sie ein Freak ist, und Freak ist für mich ein extrem positiver Begriff, das sind die Menschen, die was verändern, weil sie einfach dran glauben. Und die Frage ist immer, wie kriege ich dieses Einzelteilfertige in eine skalierbare Form? Und das ist die riesen Herausforderung, die wir alle haben mit diesen grünen Themen. Ja, wie schaffen wir es sozusagen, dass der Solarpanel so preiswert wurde? Das ist industrielle Fertigung. Und das hat viel mit den ganzen Produktionsstrukturen zu tun. Und das ist ein ganz dickes Brett und ich wünsche Ihnen einfach viel, viel, viel Erfolg, weil wir brauchen das. Ja, super. Also ich habe immer einen Lieblingsausdruck, wobei ich den auch manchmal dann falsch sage. Was die brauchen, ist ein Battle Beach. Ja? Also der Begriff kommt aus der Kriegsterminologie. Und wenn du zum Beispiel die Amerikaner wollen am Ende des Zweiten Weltkriegs in Frankreich landen, um die Deutschen zu vertreiben, dann suchst du einen Strand, der so groß ist, dass du da landen kannst und dass du ihn gleichzeitig verteidigen kannst. Und das ist mir bei Startups immer ganz wichtig. Guckt, dass ihr einen Markt angreift, der nicht so groß ist, dass ihr ihn nicht verteidigt kriegt, weil ihr irgendwie einem ganz Großen auf die Füße tretet, sondern einen Markt, der nischig ist, so dass die anderen ihn gar nicht so groß beachten und einfach weiterziehen, der aber groß genug ist, dass er euch die Liquiditäten, jetzt meine ich quasi die Cash-Liquidität, aber die kommt dann quasi mit der Marktplatz-Liquidität in diesem Fall, dass er euch die Liquidität sichert, dass ihr irgendwie da erstmal existieren könnt und es dann ausweiten könnt. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung im Startup-Bereich, da das, den richtigen Battle Beach zu suchen, den Brückenkopf, würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen, ne? Also da stimme ich dir vollkommen überein, besonders wenn die EU es wirklich auch durchzieht mit der Kreislaufwirtschaft, dann werden auch für die Hersteller von Baumaterialien andere Geschäftsmodelle notwendig sein, mit Rücknahmegarantien und so weiter. Ja. Und wir sind ja, also das ist ja, was der Cradle-to-Cradle-Mitgründer, ich glaube Baumgart, ja immer sagt. Also Wir kaufen nicht mehr Fenster, sondern wir kaufen Licht mit einem gewissen Energiedurchgangskoeffizienten. Und wenn es dann bessere gibt, dann werden die ausgetauscht, aber die müssen zurückgenommen werden, damit die Materialien im technischen Kreislauf bleiben. Also wichtig ist ja, Müll an sich ist ja nichts Schlimmes. Ja, kriegt man einen auf den Deckel. Ja, wir müssen noch ressourceneffizient sein. Der Cradle-to-Cradle-Ansatz sagt klipp und klar, nein, wir müssen nicht ressourceneffizient sein, solange Materialien in ihrem Kreislauf bleiben. Die Natur ist nicht effizient. Also ich weiß nicht, ob noch Bäume bei euch blühen in Hamburg, aber ein Kirschbaum ist nicht effizient. Ja. Sondern der ist üppig. Der benutzt viel zu viele Blüten, um sich fortzupflanzen. Ja, eigentlich braucht er ja nur einen Baum, in Anführungszeichen, der da rauskommt. Genau, also der wirft alle Blätter ab wieder und dann macht er alle nochmal neu. Damit wir uns erfreuen können. Effizient. Ist auch nicht effektiv, aber irgendwie funktioniert so, ne? Weil er alle Blätter, die runterfallen, wiederverwertet, weil er sie die Nährstoffe rausholt. Genau, das ist ja genau, was hinter Cradle to Cradle. Wir müssen nicht effizient sein. Wir müssen effektiv sein, dass die Materialien im Kreislauf bleiben, dass der CO2 eben gar kein CO2 eben im Bauen anfällt, beziehungsweise sogar bindet. Ja, auch da sind ja genügend Ideen zurzeit am Machen. Und das finde ich eigentlich das viel Faszinierende, ob jetzt das eine Fenster wiederverwendet wird oder nicht, sondern warum kann das Fenster nicht in seine Bestandteile so zerlegt werden, dass es eben wieder aus den technischen Materialien eben wieder technische Materialien entstehen und das biologische einfach den Kreislauf wieder in die Natur findet. Ja, das bedeutet, das ist vielleicht so ein kleines Schlusswort, das Gleiche wie bei deinem KPMG-Gebäude, nämlich das Wichtigste ist, die Materialien zu trennen, ja, damit wir ja nicht irgendwelche mineralischen Abfälle aus dem Bau zum Beispiel mischen mit Metallen, weil wir haben nun mal keine Metalle und die sollten wir immer wieder verwerten. Deswegen sind Stahlwerke, die Schrott verarbeiten, so unheimlich wichtig für eine Kreislaufwirtschaft, dass wir einfach viel, viel mehr in dieser Kreislaufwirtschaft denken. Und da ist diese Firma Concular einfach spielt eine Rolle, aber ich habe heute würde ich keine Vorhersage abgeben. Keine Wette abschließen, ob sie es schaffen. Ja, keine Aktie kaufen. Das Problem ist einfach, wo ist der Tipping Point, dass das eben das normale soziale Norm ist. Ja, und ich meine, die können zu früh, die können zu spät sein. Ja, und nur eine Börse aufbauen und irgendwelche benutzten Kloschüsseln online stellen, heißt ja nicht, dass die dann auch gekauft wurden. Ja, und nicht alle sind Duchamp, die das dann signieren und in eine Kunstausstellung schicken. Das war ja N-1. Aber das ist Upcycling. Also das war so 1917, also vielleicht die nicht Kunstinteressierten. Es gab einen Künstler, der war so so innerviert gegenüber der etablierten Kunstszene und hat dann in einem wunderbaren Idee, hat er ein Pissoir abgeschraubt, was wirklich Benutzungsspuren à la Urinstein gehabt haben muss. Das Original gibt es nicht mehr. Und hat es als Wettbewerbsbeitrag dann an eine Kunstorganisation geschickt, wo nur figurative Kunst mehr oder weniger vorlag. Und das war 1917 und das ist natürlich heute einer der Kunstwerke überhaupt. Dinge ist komplett dann auch sehr, sehr viel wert geworden später. Ja, das gibt es ja und leider nicht mehr. Das Original gibt es scheinbar nicht mehr, weil ihr könnt euch vorstellen, in der Bauteilbörse wurde das wahrscheinlich dann im Krieg verwendet wieder. So ein bisschen wie mit irgendwie, ist das Kunst oder kann das Ja, werden, genau. Ne? Aber das ist natürlich der ultimative Upcycling, wie man seinen Urinstein vergolden kann. Cool, Patrick. Also, super. Wir finden es auf jeden Fall toll, dass es Firmen wie Concula gibt, die irgendwie sich auf diesen Weg machen, die das dicke Brett anfangen zu bohren, die dann dabei lernen, wo sind vielleicht dünnere, wo gibt es kleine, liquide Nischenmärkte, auf denen man als Brückenkopf erstmal sich verteidigen kann. Ja, überhaupt mal einnehmen die kann. Die Regulation. Ich freue mich ja, wenn sie mit die Liquidität, also sprich einnehmen, wenn sie wieder verlieren. Okay, Pech gehabt, aber ich würde mich freuen, dass die Liquidität überhaupt mal kommt. Also erstmal einnehmen und dann verteidigen. Wir haben auf jeden Fall einen Deep Dive gemacht. Danke dafür, Patrick, in die Schwierigkeit der zirkulären Wirtschaft im Bauen. Ein wirklich im doppelten Sinne dickes Brett irgendwie. Aber auch da werden viele tolle Geschäftsmodelle entstehen. Man sieht jetzt auch schon viele, die entstehen. Wir wissen noch nicht, welche sehr erfolgreich sein werden. Ein paar sind es schon. Also wir drücken die Daumen und schauen uns das weiter an. Erstmal vielen Dank. Danke dir. Ich muss ganz kurz ein Disclaimer noch loswerden. Mein ganzes Know-how basiert auf meiner Frau, die Geschäftsführerin ist von Ecobau. Das ist eben eigentlich meine Quelle gewesen von all dem, weil das ist so unser tägliches Thema. Angekommen. Vielen Dank. Ja. Disclaimer angekommen. Schöne Grüße. Danke. Und tschüss an alle. Ciao. Der Ideencoach-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaborX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.